Und heute ich glaube, zum ersten Mal fangen wir an, ein bisschen, indem die meisten von uns studieren tibetanischen Buddhismus, und tibetanischer Buddhismus ist mit nicht-dualistischer Einstellung zu Meditation verbunden. In diesem Sinne, wir wollen auch etwas von, wie man zu dieser nicht-dualistischen Meditation kommt, indem wir alle so gewöhnt sind, dass es wirklich ein Ich gibt und ein Objekt, das Ich wahrnimmt. Das ist eigentlich von Anfang an ein Fehler. In der Theravada-Tradition, was ich gelernt habe und das ich lange Zeit gelehrt habe, ist eigentlich, das Objekt ist wahr, aber der Subjekt ist falsch. Ja? Jetzt, wir lernen ein bisschen die Praxis von Bodhisattvas. In der Praxis von Bodhisattvas, auch in der Theorie von Bodhisattvas, also in Madhyamika, auch in Cittamatrata, in nur Bewusstsein oder in mittleren Weg, wie man immer übersetzt. Das sind die zwei philosophischen Strömungen in Mahayana. Der Subjekt ist nicht wahr und Objekt ist auch nicht wahr. Alles, was wir eigentlich dualistisch erfahren, ist nicht wahr. Und diese dualistische Erfahrung heißt eigentlich Parikalpita. Parikalpita heißt besonders in Cittamatrata-Tradition, bloße Bewusstsein-Tradition, und Zen und auch Tantra ist philosophisch natürlich Madhyamika, aber was Praxis anbetrifft, Shamatha, Vipassana, diese Erklärung, was man immer erklärt, ist dann basiert auf Bewusstsein, dass man muss annehmen, dass dieses Bewusstsein existiert. So Praxis eigentlich in Tantra, auch Zen, auch die chinesische Tradition, ist philosophisch, ist basiert auf Madhyamika, aber in der Tat, in der tibetanischen Buddhismus, jetzt spreche ich nicht von chinesischen Buddhismus, in der Tat, wenn man von Technik spricht, wenn man über die Stufen von Verwirklichung spricht, das ist alles verbunden mit Theorie und Praxis von bloßem Bewusstsein. Und wir haben schon gelernt, in dieser Tradition von nur Bewusstsein gibt es die Schule von Asanga, die auf Alaya basiert ist. Das ist auf diesem Grundbewusstsein, in dem alle Samen von unseren früheren Erfahrungen gespeichert sind. Und dann die andere Richtung, die vorwiegend ist in chinesischen, auch im tibetanischen Buddhismus, ist diese Richtung, dass auf die Buddha-Natur oder Matrix von Tathagata Garbha, basiert ist. Und sie lernen jetzt ein bisschen über Tantra, sie lernen ein bisschen über Zen, die Tradition, die ich auch einigermaßen gelernt habe mit guten Lehrern. Die alle sind basiert auf diese Buddha-Natur-Theorie. Und indem sie auch Tantra lernen möchten und wir versuchen, das ist auch ein anspruchsvoller Weg, dann, das ist alles basiert auch auf diese Philosophie und Praxis von Buddha Natur oder von Matrix von Tathagata. Der Geist, unser Geist, hat Essenz von Buddha. Aber welcher Geist? Der wahre Geist. In den Mahayana Schriften unterscheidet man zwischen wahre Geist und sogenannte illusorische Geist. Der dualistische Geist, der glaubt an wahre Subjekt und wahre Objekt, ist ein illusorischer Geist, das immer vergänglich ist. Und die Vergänglichkeit ist die Natur von diesem Geist, dass wir, indem wir wahre Objekt und wahre Subjekt erfahren, also von dualistischem Geist. Aber wir jetzt lernen Buddhismus. Dieser dualistische Geist ist sozusagen weltliche Realität. Und man kann nicht Buddhismus verstehen, das ist, was alle buddhistischen Traditionen lehren, auf andere Weise. Später, Sie kennenlernen die verschiedenen Systeme von buddhistischer Philosophie. Alle glauben, dass man die Realität nur dann verstehen kann, wenn man die zwei Ebenen von Wahrheit versteht. Die erste Ebene von Wahrheit ist genannt Samvati. Samvati, wie Chandrakirti es versteht und die viele meistens wird so verstanden, Samvati heißt das, was die wahre Realität wörtlich versteckt oder bedeckt. Die weltliche Realität ist das, die dualistisch ist, die lässt uns nicht die wahre Natur des Geistes erblicken, die nicht dualistisch ist und die eigentlich sich nicht ändert, indem es Soheit ist oder indem es Leerheit ist, Shunyata. Diese Leerheit kann man eigentlich mit dem dualistischen Geist nicht begreifen. Man kann es nur durch die Meditation direkt erleben. Aber bevor man es mit direkten Einblick erlebt, natürlich im Buddhismus, wir lernen Buddhismus, indem wir diese weltliche Bewusstsein transformieren in Weisheit. Ja? Das ist die Aufgabe von Buddhismus. Wenn wir Buddhismus lernen, wir wollen diese dualistische Realität, die mit Vergänglichkeit, mit Leiden von Vergänglichkeit oder Unzufriedenheit, das immer mit Vergänglichkeit verbunden ist. Und das natürlich, das, was vergänglich ist und kann nicht wahre Ich sein, das ist erste Prinzip von Religion, ja. besonders indische Religion, das, was wahre Ich ist, kann nicht vergänglich sein. Das Ich, das vergänglich ist, ist unsere sozusagen Illusion von Ich. Und diese Illusion von Ich ist eben auch nach der buddhistischen Theorie in allen Traditionen, ist auf Anhaften, indem wir anhaften an die Aggregate, das ist Inhalt von unserer Erfahrung. Wir sind sozusagen an Leiden von Vergänglichkeit verbunden. Das ist die sozusagen Prinzip, das gleich ist für alle buddhistischen Traditionen. Solange wir anhaften, solange wir Begierde haben, ob wir es wollen oder nicht, wir werden immer mit Unzufriedenheit, das heißt Dukkha, verbunden. Jetzt, wir wollen lernen, wie wir diesen Zustand von Unzufriedenheit zu Glückseligkeit transformieren. Und das ist dann in der buddhistischen Tradition eigentlich Transformation von Nichtwissen in Wissen, in Weisheit, in Klarheit. Und diese Klarheit ist Synonym für Wissensklarheit, Samprajanya. Indem wir Samprajanya haben, wir können unsere Bewusstsein, dualistische Bewusstsein und Bewusstsein, das mit der Vergänglichkeit immer verbunden ist, in Weisheit transformieren. Und es wird transformiert durch drei Sorten von Weisheit. Wir lernen Buddhismus, wir lernen dann drei Sorten von Weisheit. Alle buddhistische Praxis sozusagen, die Sittlichkeit oder Ethik oder Disziplin, wie man immer Sila übersetzt, dann Konzentration, Samadhi, ist immer mit drei Sorten von Weisheit verbunden. Erste Weisheit ist Weisheit von Hören. Ich habe das, ich glaube, schon früher erklärt. Weisheit von Hören ist sehr wichtig, indem je nachdem, wie wir hören oder lesen, je nachdem, wie wir die Konzepte organisieren im Kopf, wir dann kontemplieren oder denken. Unseres Denken ist durch unsere Konzepte bestimmt. Und nach der buddhistischen Lehre, unsere Konzepte sind durch unsere Karma bestimmt. Ja? Wir erfahren die Sachen auf andere Weise, indem wir andere Karma haben, andere Akkumulation von Karma. Karma ist Akkumulation von Taten. Entweder positiven Taten oder negativen Taten. Wenn wir positiven Taten akkumulieren, wir erleben mehr Glückseligkeit. Wenn wir negative Taten sammeln, wir erleben mehr von Leiden. So ist die buddhistische Theorie. Jetzt diese drei Sorten von Weisheiten transformieren unseren Geist. Erst wir hören die Konzepte so in In der Geschichte früher, Religion war immer verbunden mit Hören. Wir haben die Lehre gehört und geglaubt an das, was sie lehren. Und früher, die Menschen haben nicht so viel gelesen, sie haben viel gehört. Jetzt lesen wir aber genau durch Lesen, durch Hören, wir dann können unsere Konzepte organisieren. Das ist Weisheit von Chintamaya-Pragya, Weisheit von Denken oder von Kontemplieren. Und wenn wir über die Konzepte kontempliert haben, dann wirken sie durch Samadhi unmittelbar erfahren und dadurch bekommen wir dann Einsicht über die Realität, wie sie wirklich ist. Aber die Realität, wir erfahren, wie sie wirklich ist, auch zum großen Teil basiert auf den Konzepten, die wir assimiliert haben. Das, wenn wir dualistisch denken, werden wir auch diese höchste Realität dualistisch erleben. Das heißt, in Theravada oder in früheren Buddhismus war meistens Nirvana erklärt als etwas, was sozusagen nicht Nirvana ist nicht Samsara, Samsara ist nicht Nirvana. Wenn man Nirvana erlebt, ist man nicht in Samsara. Wenn man Samsara erlebt, ist man nicht in Nirvana. Das sind zwei Sachen, die man nicht sozusagen gleichzeitig erlebt. Die Lage ändert sich mit Mahayana. Oder mit der Lehre von Bodhisattvas und Praxis von Bodhisattvas, die auf Nicht-Dualismus basiert ist. Also Samsara, in dem alle unsere Erfahrungen nur im Rahmen von fünf Aggregaten gemacht werden können, dann die Nirvana kann nicht etwas sein, was in ein Gegenteil zu Samsara ist, aber es ist etwas, was muss gleichzeitig mit Samsara existieren. Das ist, was Mahayana betont. Und Mahayana ist basiert auf große Weisheit, die manchmal übersetzt als transzendentale Weisheit, was eigentlich nicht die beste Übersetzung ist, weil diese transzendentale Weisheit kann sich nur in der Welt, in Samsara, manifestieren. Es existiert nicht außer diese Samsara. Deswegen vielleicht kann man es besser übersetzen. Und in chinesischer Buddhismus wird es so übersetzt, große Weisheit. Große Weisheit ist transzendentale Weisheit, indem es die Welt transzendiert, aber nicht indem es die Welt verlässt. Wir können nicht die Welt sozusagen verlassen, weil die Natur der Welt, genauso wie die Natur von Nirvana, ist Selbstlosigkeit. Und Selbstlosigkeit wird als Shunyata, als Leerheit verstanden. Und Leerheit ist dann Soheit. Und die Soheit bezeichnet auch unsere Erlebnis in der Welt und unsere Erlebnis in Nirvana, die alle sind Soheit in dem die höchste Realität kann nur eine Realität sein. Das ist ähnlich wie sozusagen westliche Religion. Die höchste Realität kann nur eine Realität sein. Und wie erfahren wir diese eine Realität? Wir erfahren das durch große Weisheit mit großem Mitgefühl. Und große Weisheit mit großem Mitgefühl kann verwirklicht werden, nur wenn diese große Weisheit ist verbunden mit vielen, vielen großen, unzähligen Mitteln. Das ist besonders in diesem tibetanischen Buddhismus, in Tantra-Lehre betont. Die Tantra-Lehre ist vollkommen philosophisch mit Mahayana gleich, aber die Mittel sich vermehren, das ist auch die Bedeutung von Tantra. Die Mittel sich vermehren, damit wir, und sofern wie möglich, wenn wir intelligent sind, so bald wie möglich in diese und nicht dualistische Realität leben und sie als wahre Realität, mit der wir nie getrennt waren, auch erfahren. Und wie kommt man dazu? Jetzt wir haben, kommen wir zu bisschen konkret. Wir haben insofern erklärt diese Shamatha-Meditation. Shamatha-Meditation ist besonders wichtig für alle Meditationen, aber besonders betont in der nicht-dualistischen Tradition, die in der diese Shamatha wird erklärt als ein Prozess. Alles, was wir erfahren, ist ein Prozess. Ein Prozess, da, wo die Konzentration und Weisheit nicht getrennt werden können. Wir trennen sie nur schon mit dem Verständnis, dass sie eigentlich wir unsere Aufgabe in der Meditation ist, sie gleichzeitig erfahren. Und das kann man nur machen, wenn man über Bewusstsein meditiert. Bewusstsein ist der Schlüssel für Verständnis und Erfahrung von nicht-dualistischer Realität. So, jetzt, ich habe etwas über die Meditation Atmenmeditation erklärt. Wir haben auch gelernt, dass diese Meditation ist die Meditation der buddhistischen Tradition nach, die der Buddha unter dem Bodhi-Baum geübt hat und durch die er erfahren hat, was er erfahren hat. Und diese Atmen ist auch ein sozusagen ein Objekt, das wir durch die Sinnen, durch die sechs, eigentlich durch zwei Sinnen, durch Körper erfahren und durch Geist. Ja, alles, was wir erfahren, wir können nur erfahren durch die sechs Sinnen. Sechs Sinnen ist die Grundlage für unsere Erfahrung. Erfahrung von Atmen, in dem Atmen normalerweise keine Farbe hat, nicht normalerweise auch kein Geruch, kein Geschmack. Dann wir erfahren das durch körperliche Erfahrung und durch Geist. Alle fünf Sinne sind auf Bewusstsein basiert. Ohne Bewusstsein, wir haben keine Funktion von Augen, Ohren, Nase, Zunge, und Körper. So, diese fünf Sinnen funktionieren nur, indem sie auf mentale Bewusstsein basiert sind und mentale Bewusstsein auch sehr wichtig zu verstehen, bestimmt, wie wir die fünf Sinnen erfahren. Das ist sehr wichtig. Ob wir die Objekte von sechs Sinnen als so, wie wir die Objekte von fünf, sechs Sinnen erfahren, gehört, wie wir den Geist benutzen. Und der Geist unterscheidet, das ist sehr wichtig zu erfahren, der Geist unterscheidet normalerweise in weltlicher Erfahrung je nach der Rezeption des Objektes, und Rezeption des Objektes heißt Gefühl. Wie wir Objekt fühlen, wie wir Objekt empfangen, das ist Vedana, Empfang von Objekt, Gefühl, wie wir Objekt fühlen, entscheidet, wie in der weltlichen Erfahrung, wie wir dann Objekt unterscheiden und wie wir dann uns zu dem Objekt verhalten. Sehr wichtig zu verstehen. Das ist besonders wichtig, wenn wir uns mit Tantra beschäftigen möchten. Tantra ist die Lehre, wie man die Sinnen Erfahrung in Weisheit transformiert. Durch verschiedene Mittel. Und wichtigste von diesen Mitteln ist Yoga. Deswegen der Dolpo Tulku auch betont sehr diese Yoga-Training. So, wir erfahren Atmen durch Körper. Und wie erfahren wir Atmen durch Körper? Durch Berührung von Körper. Berührung von Körper ist Berührung mit Härte, mit Weichheit, mit Schwere, mit Leichtigkeit, mit Grobheit und Gegenteil von Grobheit ist weich, weich. zart. Zartheit, dann durch Temperatur, Kälte oder Wärme, dann das ist Feuer, vor Feuer kommt Wasser, Wasser ist Fließen oder Kohäsion, und durch Wind, Wind ist dann in Atmenmeditation besonders wichtig, ist dann Vibration. Und Wind ist auch das, was uns stützt, dass wir jetzt nicht auf gleich fallen, umfallen, ist, weil Wind uns noch stützt. Wenn Wind uns nicht mehr stützt, dann fallen wir um, dann sind wir Leiche. Das wird ein Tag geschehen. Wir wissen nicht, wann es kommt. Und wann es kommt, am besten, wir sollen dafür vorbereitet sein. Und die Meditation über Atmen ist prima dafür. Also so erfahren wir, Atmen ist ein Teil des Körpers, wir haben schon gesagt, aber es ist ein Teil des Körpers, das unmittelbar mit dem Bewusstsein verbunden ist. Wenn Bewusstsein sich ändert, auch Atmen sich ändert. Wenn Atmen sich ändert, auch Bewusstsein sich ändert. Das haben wir erklärt. Und was Geist und sein Objekt verbindet, das ist dann Atmen auf einer Seite und Gefühle auf andere Seite. Gefühle auch, das ist Empfang von dem Objekt. Wir können kein Gefühl haben, wenn wir kein Objekt empfangen. Und was wir empfangen, meistens als Objekt, ist etwas, was wir sehen, hören und so weiter. Das sind die Objekte von Sinnen. Und dann die Konzepte. Und Konzepte sind Objekte von mentalem Bewusstsein. Objekte von mentalem Bewusstsein sind weicher. Objekte von fünf Sinnen sind grob. Dann, wenn wir meditieren, wir transformieren durch Konzentration und Weisheit die Objekte der Sinnen, indem wir sie sozusagen sublimieren. Meditation über Atmen ist Meditation von Sublimation oder wie kann man am besten sagen Sublimation? Sublimation ist Sublimation, ja, das ist okay. Lateinisches Wort, aber wir verstehen alle, sogar in Tschechisch wir benutzen. Wir sublimieren den Atmen, indem wir Konzentration und Weisheit anwenden auf Grundlage von Disziplin. So, wir fangen Meditation von Atmen mit Disziplin. Und Disziplin ist, dass wir rechnen. Das ist für die Anfänger. Wenn sie nicht atmen, zählen, nicht rechnen, zählen, dann sind sie nicht dabei. Wenn sie nicht dabei sind, dann ist sie sind mit wer? Sie sind mit Affengeist dabei. Nicht mit einem Geist, das durch Weisheit, mit Weisheit verbunden ist. Die Affen sind unheimlich lieb. Ich habe lange mit Affen gelebt, aber dumm, unheimlich dumm. Warum so dumm? Weil sie so an die Sinnenobjekte anhaften. Wir sind ein bisschen weniger dumm, indem wir nicht so viel an die Sinnenobjekte anhaften. Also die meisten von uns. Und wenn wir anhaften ein bisschen diplomatisch, ein bisschen auf so, was wir nennen, zivilisierte Weise. Die Affen anhaften an Objekte in nicht zivilisierter Weise. Deswegen empfinden wir sie als zwar lieb oder aber sehr grob. Jetzt aber die Götter erfahren uns unheimlich grob, ja? Wenn wir unsere Mythologie lernen, die frühere Menschen, auch unsere Mythologie, chinesische, indische Mythologie, wir waren auch Bibel, wir waren früher mit den Göttern verbunden, mit den Engeln verbunden. Jetzt stinken wir, dann kommen sie uns nicht mehr zu besuchen, weil wir anhaften so viel an unsere sinnliche Erfahrungen, und wenden wir uns nicht an die Wahrheit, die ewig ist. Das ist gleich in allen Religionen. Aber diese Wahrheit, das ewig ist, wo können wir sie finden? Nur in dem Geist. In welchem Geist? Im konzentrierten Geist. Das ist die Wichtigkeit von Konzentration. Und damit sich der Geist konzentriert, wir brauchen Disziplin. Sila. Wenn wir nicht diszipliniert sind wie die Affen, dann leiden wir umso mehr. Die Affen leiden so viel. Ich habe selbst erlebt, wie sie leiden. Immer streiten sie sich, immer beißen sie sich. Und worüber sie kämpfen, worüber sie streiten, ich brauche nicht zu erklären. Wir haben auch diese Erfahrung. Aber sie machen das auf sehr grobe Weise. Und sie brauchen nicht dazu so komplizierte Konzepte, die wir Menschen brauchen, damit wir entscheiden, ob dies ist und nicht jenes. So, für uns Menschen, die Konzepte sind besonders wichtig. Je nach den Konzepten, wir stellen uns vor, innerhalb von unserer weltlichen Erfahrung. Das machen die armen Affen nicht. Und deswegen, wir betrachten sie als grob. Jetzt unsere Konzepte sind abhängig von unserer Wahrnehmung. Und unsere Wahrnehmung ist abhängig von unserem Gedächtnis. Sehr wichtig zu verstehen. Was wir wahrnehmen, das ist eigentlich sind Objekte von unseren Gedächtnismeistern. Indem unser Gedächtnis sich unterscheidet, wir auch erfahren dieselben Objekte auf andere Weise. Jetzt atmen, dass es wirklich so ist, am besten kann man betrachten in der Meditation über Atmen. Erst damit man die Erfahrung von Atmen sublimiert, muss man diese Betrachtung von Atmen, der Geist, das Atmen betrachtet, disziplinieren. Und das macht man durch Zahlen. Und Zahlen von Atmen ist dann verbunden mit Prozess von Sati oder Smriti, Prozess von Gedächtnis. Smriti oder Sati heißt eigentlich wörtlich Gedächtnis. Wir übersetzen Gedächtnis als Achtsamkeit, indem diese Gedächtnis, wenn es es ist Funktion des Geistes, die mit Wahrnehmung verbunden ist, das sich richtet an vergangene Objekte, auch zukünftige Objekte, aber besonders als gegenwärtige Objekte. Deswegen heißen wir diese Gedächtnis Achtsamkeit. Wenn wir Achtsamkeit haben und dann nehmen wir wahr, das Objekt mit einem Geist, das stabilisiert ist. Wenn wir nicht achtsam ist, wir nehmen wahr, das Objekt mit einem Geist, das nicht stabilisiert ist. Und wie wir wahrnehmen mit einem stabilisierten Geist und nicht stabilisierten Geist, ist ein großer Unterschied. Das muss man, indem man sich bemüht, durch Meditation sich reformieren und ein besseres Leben zu führen, muss man selbst immer, immer erfahren können. Wenn wir was wahrnehmen mit Achtsamkeit, wenn wir was wahrnehmen ohne Achtsamkeit, ist das dasselbe oder ist das anderes? Wenn wir was machen mit Achtsamkeit, ist das dasselbe oder ohne Achtsamkeit ist das auch dasselbe? Wenn wir reden mit Achtsamkeit oder ohne Achtsamkeit, ist das dasselbe oder ist das verschieden? Wenn wir denken mit Achtsamkeit, ist das dasselbe oder verschieden? Das muss man, indem man den Geist durch Weisheit transformieren möchte, muss man immer, immer sich dafür bemühen. Deswegen, wenn man über Atmen meditiert, Meditation über Atmen heißt Anapanasati. Das ist Gedächtnis von Atmen. Und der Buddha sagt wörtlich, wenn wir an Atmen meditieren und wir nicht im Gedächtnis, also mit Achtsamkeit, Atmen erfahren, dann wir eben üben nicht die Meditation über Atmen. Und das ist genauso mit allen anderen Meditationen, egal ob es was für Meditation es ist, mit Objekt oder ohne Objekt. Wir müssen immer mit Achtsamkeit das Objekt erfahren. Mit Achtsamkeit heißt, dass die Aufmerksamkeit ist stabilisiert. Wenn die Aufmerksamkeit ist stabilisiert, wir haben eine Grundlage für Wissensklarheit. Und Wissensklarheit, wenn es da ist, wir können den Geist transformieren. Wenn Wissensklarheit nicht da ist, wir nur bemühen uns, aber wir haben keine Fähigkeit, den Geist zu transformieren. Das heißt, in Wissen transformieren. Sehr wichtig. So. Nach der Lehre von Mahayana oder nach der Lehre von Bodhisattvas, diese Wissensklarheit ist eigentlich die Natur des Geistes, die immer da ist. Aber indem wir unser Geist immer mit Nichtwissen verbunden ist, wir sind nicht bewusst von dieser Fähigkeit, das eigentlich ist die wahre Natur des Geistes. Die kann sich nie ändern. was uns wahr ist, was von unserem Geist nicht getrennt ist und nicht getrennt werden kann. Das ist eben diese Fähigkeit von Wissensklarheit. Wegen dieser Fähigkeit von Wissensklarheit, wir können wissen, dass das Leiden, das wir erfahren, ist nicht wahr. Wenn wir nicht diese Wissensklarheit haben, dann wir können nicht erfahren, dass diese Leiden, das wir erfahren, mit dem wir familiär sind, ist nicht wahr. Was wahr ist, ist diese Wissensklarheit. Obwohl wir immer und immer wieder unangenehme Situation erfahren und immer wieder denken an diese unangenehme Situationen, an diese Konfrontation mit dem täglichen Leben, das wir alle machen müssen. Diese Fähigkeit von Wissensklarheit müssen wir immer entwickeln, damit wir den Geist zu Weisheit transformieren können. So, wenn wir über Atmen meditieren, wir meditieren über Atmen, damit wir allmählich diese wir über den Geist meditieren, das in seine Natur selbst ist Wissensklarheit. Und wenn Wissensklarheit sieht Wissensklarheit, wir kennen etwas, wenn wir intelligent sind und wenn wir starke Glaube haben, wir kennen etwas ahnen von der wahren Realität, das nicht dualistisch ist, indem diese Wissensklarheit des Geistes betrachtet die natürliche Wissensklarheit, dass die Natur des Geistes ist, dass Dharmakaya ist, dass die Soheit ist, dass in der Mahayana-Tradition wird verglichen mit einem klaren Spiegel oder mit leeren Raum, in dem man alle Objekte enthalten kann. Egal, was für Objekte sind es. Dafür, damit wir dazu kommen, müssen wir erst den Geist zu disziplinieren. Und wenn wir Meditation über Atmen üben, dann wir disziplinieren den Geist durch, was wir gelernt haben, erste Stufe der Meditation über Atmen ist Zählen. Zählen heißt, dass wir entwickeln die Fähigkeit, den Geist und den Atmen mit Achtsamkeit zu betrachten. Den Geist auch, indem, wenn wir Atmen verlassen, wir führen gleich wieder den Geist zu Atmen. Erst wenn wir Anfänger sind, da durch Aufmerksamkeit, das durch Kraft oder Gewalt, mit Gewalt verbunden ist oder mit Kraft verbunden ist. Wenn wir fortgeschritten sind in der Meditation, dann diese Achtsamkeit, aufmerksam mit Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeit mit Achtsamkeit, ist diese Achtsamkeit führt den Geist zu dem Objekt, hier atmen. Dann das Objekt wird auf andere Weise erfahren. Wenn das Objekt ist ohne Achtsamkeit erfahren, wird es anderes erfahren. Wenn es mit Achtsamkeit erfahren ist, wird es anderes erfahren. Wenn es mit Achtsamkeit erfahren ist, dann diese Aufmerksamkeit, dass wir zu dem Objekt lenken, hier atmen, einatmen, ausatmen, wird allmählich ohne Gewalt, natürlich. Wenn es natürliche Aufmerksamkeit ist, mit Achtsamkeit, ohne Gewalt, dann wird die Erfahrung von Atmen angenehm sein, indem Atmen wird weich, kontinuierlich, macht nicht Geräusche. Und dann der Meditierende dann fühlt sich wohl mit dem, was er macht. Hier einatmen, ausatmen. Wenn man sich wohl fühlt mit dem Objekt, mit dem man mit Aufmerksamkeit verbunden ist, dann es ist es leicht zu bleiben bei dem Objekt. Wenn man sich nicht wohl fühlt mit einem Objekt, das man mit Aufmerksamkeit verbunden ist, dann will man natürlich das Objekt verlassen. Das ist Psychologie von den Wesen. Alle Wesen wollen mit dem Objekt verbunden sein, mit dem er sich wohlfühlt. Das ist wahr für die Ameisen, das ist wahr für die Menschen, das ist wahr für die Tiere, das ist wahr für die Vögel, das ist wahr für die Götter. Wir alle wollen mit einem Objekt verbunden sein, mit dem man sich wohlfühlt. Und dann, unsere Bemühung ist auch, dass wenn wir über Atmen meditieren, wir spüren das Atmen als ein angenehmes Objekt. Dann der Geist bleibt lange und man braucht ihn nicht zu dem Objekt führen, wie ein Bauer führt die Kuh aus der Weise. Die will auf der Weise bleiben und weiter Gras fressen. Aber der Bauer wird sie irgendwo anderes führen. Dann natürlich macht er das mit Gewalt. Sonst der Bulle, besonders der Bulle, der ist viel, viel. Köpfig als die Kuh, er wird sich nicht bewegen. So, wenn man so mit Atmen macht, dann wird man sich nicht wohl bei dem Atmen befinden und dann wird man gleich weg. So, wenn man sich wohl bei dem Objekt der Meditation viel. Das ist auch sehr wichtig, um verstehen die tantrische Meditation. Wir schaffen immer durch Disziplin und durch Konzentration angenehme Objekte, angenehme Visionen, damit wir ohne sozusagen ohne Anstrengung dabei bleiben und dann diese Objekte werden viel wirklicher als alles anderes. So, in der Atmenmeditation dann erster Schritt ist, wie wir erklärt haben, zählen, damit wir bei dem Objekt bleiben, nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit. Wenn wir bei dem Objekt durch Achtsamkeit bleiben, erinnern Sie sich an die 9 Stufen von Shamatha, die wir am Anfang erklärt haben. Sehr wichtig. Wenn wir Sati haben, wenn wir Achtsamkeit haben, wir kennen, wir haben Zugang zu Wissensklarheit, das den Geist reinigt. Wenn der Geist rein ist, das ist wahre Vergnügen. Das ist wahre Glückseligkeit, die muss man selbst erleben. Niemand kann das erklären. In der Theravada-Meditation, das ich so lange geübt habe, meistens erst lernt man Konzentration auf ein Objekt, das man im Geiste halten kann, ohne jegliche Anstrengung. Dann, bis man dann in die verschiedenen Stufen von Versenkung kommt, indem man sich mit dem Bild des Objektes also verschmelzt, ja. Das ist die in der Theravada-Tradition, nach der Theravada-Erklärung, das ist das Wesen von Shamatha. In der heutzutage in den vielen Traditionen von Buddhismus, tibetanischen, auch chinesischen, wird nicht so viel diese Fähigkeit des Geistes in Versenkung zu gehen betont. Es wird betont mehr, dass der Geist dann sich an sich orientiert. So, dass, wie wir erklärt haben, Konzentration und Wissensklarheit, die kommen immer zusammen. So, dass in Konzentration Wissensklarheit, Wissensklarheit betrachtet, weil Wissensklarheit, wir glauben, deswegen in der Mahayana-Tradition, die Glaube ist so wichtig. Man fängt an, besonders in der tibetanischen Tradition mit Nondro, 100.000 Verbeugungen, 100.000 Vajrasattva-Mantras, damit der Geist rein wird. Mit diesem reinen Geist, dann man kann diese Vertrauen haben, dass es wirklich so ist, dass die Natur des Geistes rein ist. Heutzutage in unserer Zivilisation besonders. Die meisten von uns glauben nicht, dass die Wahrheit des Geistes ist Reinheit. Dass die Natur des Geistes ist Reinheit. Und das ist auch nicht ein Teil von unserer Erziehung. Wir glauben nicht, dass die Natur des Geistes ist Reinheit. Eigentlich, das ist auch genau, was der Jesu gelehrt hat, was auch die alle Mystiker gelehrt haben. Aber heutzutage, das ist nicht die Mode. Was kann man machen? Und das wird nicht so schnell Mode sein, solange wir so gemütlich leben. Aber alles kann sich ändern. Und wenn wir vorbereitet sind, dann wir haben immer viel mehr Freiheit als diejenigen, die nicht vorbereitet sind. Und diese Freiheit kommt eben von der Glaube an die Reinheit des Geistes. Und die Reinheit des Geistes ist in der buddhistischen Lehre diese natürliche Wissensklarheit. Das ist die Buddha-Natur. Das ist die Matrix von Tathagata. Das ist Essenz von Tathagata. Ob wir Wesen sind, die mit Nichtwissen verbunden sind, oder ob wir Bodhisattvas sind, oder ob wir Arahat sind, oder ob wir erleuchtet sind in Theravada oder in Mahayana. Wir haben alle dieselbe Natur des Geistes. Kein Unterschied, was die Natur des Geistes, Essenz des Geistes, was heißt in Mahayana Soheit oder Leerheit anbetrifft. Kein Unterschied, überhaupt. Und diese wahre Natur des Geistes, das Wissensklarheit heißt, ist dann da auch Dharmakaya. Das ist Körper von Dharma. Und das heißt auch Dharmata. Das sind die Sachen, wie sie wirklich sind. Und das ist auch Dharmadhatu. Das ist das Element von Dharma, wahre Element von Dharma. Wie wir es immer nennen, das ist etwas, was wir alle haben, aber nicht mit Wissensklarheit erleben. Und das mit Wissensklarheit erleben, das ist Ziel der nicht-dualistischen Meditation. Jetzt, wenn wir über Atmen meditieren, dann wie machen wir das? Indem wir, wenn der Geist gezähnt ist durch Achtsamkeit, wir lenken ihr, das Objekt wird nicht mehr atmen. Atmen bleibt im Hintergrund, das Objekt wird der Geist selbst. So, dann, das heißt nicht, dass man so Objekt erst so und dann so, dann das ist wieder ein Prozess. Dieser Prozess, dann muss man selbst durchmachen und selbst erfahren. Ich habe erklärt, in der Meditation über Atmen gibt es auch verschiedene Methoden, viele verschiedene Methoden in Meditation über Atmen. Verschiedene Lehrer auch lehren den Atmen auf andere Weisen zu betrachten. Wenn wir diese nicht-dualistische Meditation üben möchten, dann, wie ich erklärt habe, allmählich, wenn die Konzentration sich verbessert, wir Aufmerksamkeit dann wendet sich nicht zu Einatmen und Ausatmen, das bleibt im Hintergrund, aber wendet sich spontan dann durch gewisse Prozess von Wechsel von Aufmerksamkeit mit Achtsamkeit, wendet sich zu dem Geist selbst. Und das wird viel leichter in der Periode, wo kein Einatmen und Ausatmen deutlich erscheint. Trotzdem, in dieser Periode, wir erleben die Vibrationen in dem Körper und wir sozusagen, die Vibrationen sind, was wir sind. Wir sind eigentlich die Vibrationen, Wind, Energie. Und in diesen Vibrationen gibt es Geist. Dann diese, wenn man sich an Geist wendet, dann diese Vibrationen gehen auch in Hintergrund, sie bleiben da, aber Hauptobjekt wird dann der Geist, das mit Achtsamkeit und Wissensklarheit erfahren wird. Dann, wenn die Gedanken kommen, diese Gedanken natürlich werden als etwas, was nicht verschieden ist von dem, von der Natur des Geistes, aber auch ist nicht die Natur des Geistes. Das ist die Philosophie von großer Weisheit. Nichts ist. Die Welt ist nicht gleich wie Nirvana, aber es ist auch nicht und kann man nicht von Nirvana unterscheiden. Körper ist nicht gleich wie der Geist, aber kann nicht auch von Geist unterschieden werden. Unsere Erfahrung ist die Erfahrung von undenklichen. Aber erst muss man richtig denken und richtig überlegen, damit man sich mit dem Undenklichen verbindet. Na prima, für heute habe ich Essenz gelehrt. Wir werden darüber dann weiterreden können. Gleich. Seid ihr da, und wir meditieren zusammen, jeder je nach seinem Hintergrund in Meditation. Meditation zu lernen, muss man Geduld haben, muss man auch Anstrengung haben, muss man auch Vertrauen haben. Muss man auch Disziplin haben, muss man auch alle diese Qualitäten führen dann zu Konzentration und Weisheit. Wenn wir Mahayana üben, dann diese Konzentration und Weisheit wird verbunden mit Mitteln, heilenden Mitteln, mit dann Determination oder Entschluss, mit Kräften und mit Wissen, dass es eben so ist, es kann nicht andere sein. Das sind diese Vollkommenheiten, dass man übt auf dem Wege von Bodhisattva. Und diese Vollkommenheiten, das ist rein Mahayana, rein Bodhisattva-Lehre, sind nicht zu trennen mit der wahren Natur des Geistes, was Wissensklarheit ist. Da kommen wir zu nicht-dualistischem Verständnis von Meditation. Aber langsam, langsam, Stück von die Theorien kann man verdauen erst, bevor man diese wahre Duft schnupft, bisschen. Wir bemühen uns, bisschen zu schnupfen. Und wenn wir ein bisschen schnupfen, wir werden dann mehr und mehr Interesse in der Meditation finden können. Na gut, das ist genug für heute. Zu viele Theorien führen zu was? Verwirrung, zu Verdauungsschwierigkeiten, dass wir kennen, entweder Durchfall oder was? Verstopfung. Und wir wollen keinen Durchfall des Geistes, keine Verstopfung. Wir wollen langsam, langsam assimilieren alle diese Weisheiten, dass unseren Ähnen zusammen für uns, für unsere Wohl gesammelt haben und zu unserem Glück diese Weisheiten und diese Methoden und noch bleiben auf dieser Welt, dann wir haben noch Chance, ein wertvolles Leben zu führen. Omnitobo. Dann jetzt haben wir noch ein paar Minuten für Fragen. Gibt es irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann machen wir weiter. Fragen, Praxis und Karma Yoga oder wie es organisiert wird. Dafür ist Carmen verantwortlich. Wir überlassen sie. Was ist, es gibt Karma Yoga, auch Meditation, auch Vorträge oder wie immer. Am Montag entscheiden wir. Wie wird es organisiert, Also Carmen? genau, jetzt während dem Retreat weniger Karma Yoga. Karma Yoga ist dann am Wochenende, wenn das Team-Meeting ist. Ah, okay. Dann am Montag, am Dienstag fangen wir an, ja? Ihr kommt so nachmittags, ja? Genau, wir kommen Dann am Montag im Laufe des Tages, also Nachmittag irgendwann, alle an, hoffentlich. na gut, dann wir haben gemeinsames Abendessen oder sowas. Dann wir können kurz so Programm erklären und dann am nächsten Tag, am Dienstag, wir machen nach dem Programm Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, 4 Tage und dann am Wochenende Karma Yoga, ja. Genau, also das Meditationsretreat, also die meisten reisen am Freitag dann wieder ab und am Wochenende kommen mir dann noch ein paar Leute dazu. Von den Tschechen und noch andere aus Deutschland, die eher so organisatorisch mit dem Ganzen verbunden Na sind. gut. Und hoffentlich auch zur Zeit, wir haben keine gute Maschine zu Gras hacken, ne? Oder wie sagt man? Ja, mähen gerade. Rasenmäher. Mähen. Rasenmäher oder so. Rasenmäher und so. Eine Senke. Dann Jirka sorgt dafür, dass wir nächste Woche eine bekommen und vielleicht noch mehrere. Jemand kann mitbringen. Und vielleicht kommen auch ein paar tschechische Freunde dazu mit allen möglichen Instrumenten. Dann wir sind glückliche Bande. Okay, dann wunderbar. Ja, vielen Dann ich freue mich schon und wir sehen uns bald und wir haben Gelegenheit, endlich auch zusammenwirken. Und ich hoffe, dass es immer mehr wird und dass da auch der Dolpo-Tulku dazu kommt. Und dann vielleicht können wir was Gutes für uns und auch für die anderen machen. Okay? Na gut, dann lassen wir die Fragen für nächste Woche, in dem ihr kommt, ja, oder wenn es irgendwelches sehr Dringendes gibt, bitte fragen Sie. Aber ich schlage vor, wir haben genug Zeit zu diskutieren. Und nach dem Programm machen wir auch immer Zeit für Diskussion, und für ein bisschen Vortrag, ein bisschen Diskussion und mehr Meditation. Ja? Okay, alle einverstanden, alle dann bis bald und wir wie immer übergeben Verdienst an alle Wesen. Yuan yi zikung te wotan yi zhong sheng jie kong chen fo da. Möge Verdienst von dieser Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Perfektion erreichen können. So, noch schönen Abend. Heute Abend wir gehen zum Kino hier in Malaskala. Auf dem Burg gibt es einen Film, das heißt Geheimnis des Todes. Ein tschechischer Regisseur, der sich tief mit tibetanischem Buddhismus beschäftigt hat das gedreht. Ich bin sehr begeistert, das zu sehen. Vielleicht wird es auch auf Deutsch oder andere Sprachen übersetzt. Ist sehr interessant. Ich glaube, er war ein Schüler von dem berühmten tschechischen Parapsychologen Grof. Der hat alle möglichen Techniken entwickelt, damit wir uns auf dort vorbereiten. Und er hat sich auch mit Tantra beschäftigt, dieser Mann. Aber er kommt nicht. Ich glaube, es wird nur der Film. Oder vielleicht kommt er. Ich bin nicht sicher. Diese Eintrittskarte ist teuer genug. Okay, dann bis nächste Woche und dann noch ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.